Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Verse 3. Vers 3. And all who focus their hope on him will always be purifying themselves just as Jesus is pure. Und alle, die ihre Hoffnung auf ihn richten, werden sich stets reinigen, so wie Jesus rein ist. I really like how the Passion puts this statement. Mir gefällt sehr, wie die Passion-Übersetzung diesen Satz formuliert. The first thing it talks about that we have to focus. Als erstes spricht sie davon, dass wir uns fokussieren müssen. That people today find it so hard to focus. Heute fällt es den Menschen so schwer, sich zu fokussieren. Because there are so many things that constantly take our attention away. Weil es so viele Dinge gibt, die unsere Aufmerksamkeit ständig auf sich ziehen. There is this permanent stimulation that's all around us. Überall um uns herum gibt es diese ständige Reizüberflutung. It's hard to focus many times. Es ist oft schwer, sich zu fokussieren. Because all day long there goes bzz, bzz, bzz on the phone. Weil wir den ganzen Tag über Nachrichten auf unseren Handys erhalten. All day long we get notifications that there's something new posted on Instagram or TikTok or YouTube. Den ganzen Tag über erhalten wir Benachrichtigungen, dass etwas Neues auf Instagram, TikTok oder YouTube gepostet wurde. But there's a lot of scientific evidence of the power of focus. Es gibt eine Menge wissenschaftlicher Beweise für die Kraft der Fokussierung. I read one of the studies that said, if you can focus on a thought for 21 days, 12 minutes each day. Ich habe eine Studie gelesen, die besagt, dass wenn man sich 21 Tage lang täglich 12 Minuten lang auf einen Gedanken fokussiert, you can actually change the structure of your brain. Man tatsächlich die Struktur seines Gehirns verändern kann. Today we have scientific evidence that even the DNA that we have can change. Heute gibt es wissenschaftliche Beweise dafür, dass sich sogar unsere DNA verändern kann. As we learn to focus on certain thoughts on our hearts, we can change our own DNA. Wenn wir lernen, uns auf bestimmte Gedanken in unserem Herzen zu fokussieren, können wir unsere eigene DNA verändern. I told you that I like to play tennis. Ich habe erzählt, dass ich gerne Tennis spiele. Recently I've been traveling a lot and I was physically quite tired. In letzter Zeit bin ich viel gereist und war körperlich ziemlich müde. Tired because of the time changes and you know it gets a little confusing to your body. Ich war müde wegen der Zeitumstellung, die den Körper ein wenig verwirren kann. So after I've come back from weeks of being away from Brazil, I missed playing tennis with my friend Daniel. Nachdem ich wochenlang nicht in Brasilien war, konnte ich also nicht mit meinem Freund Daniel Tennis spielen. So, I played and I lost. Als ich zurückkam, spielte ich und habe verloren. The next day I played again and I lost again. Am nächsten Tag habe ich wieder gespielt und wieder verloren. 2 days later I played and I lost the first set again. 2 Tage später spielte ich und verlor den ersten Satz erneut. And in the second set he was already winning again, 5-3. Im zweiten Satz war er schon wieder am Gewinnen, 5-3. And then I did this. Dann habe ich Folgendes gemacht. I kept saying all the time. Ich sagte die ganze Zeit. Not so loud that he could hear it, but just loud enough for myself. Nicht so laut, dass er es hören konnte, sondern nur laut genug für mich selbst. I'm awake and I'm focused. I'm awake and I'm focused. I'm awake and I'm focused. Ich bin wach und fokussiert. Ich bin wach und fokussiert. Ich bin wach und fokussiert. And he lost. Und er hat verloren. There is so much scientific proof of the power of focusing. Es gibt so viele wissenschaftliche Beweise für die Kraft der Fokussierung. And the Bible talks about it too. Und auch die Bibel spricht davon. Think what Prophet Isaiah says. I believe it's the 26th chapter and the 3rd verse. Denk daran, was der Prophet Jesaja sagt. Ich denke, es ist Kapitel 26, Vers 3. He remains in perfect peace whose mind is fixed on him. Du bewahrst den in vollkommenem Frieden, der seinen Verstand, seine Gedanken auf dich richtet. Whatever you focus on gets your attention, my friend, and whatever gets your attention conquers your heart. Worauf du dich fokussierst, bekommt deine Aufmerksamkeit, mein Freund. Und was deine Aufmerksamkeit bekommt, erobert dein Herz. And look what John is telling us here. Schau, was Johannes uns hier sagt. All who focus their hope on him. Alle, die ihre Hoffnung auf ihn richten. You have to focus on the hope that you have in Jesus Christ. Du musst dich auf die Hoffnung fokussieren, die du in Jesus Christus hast. I heard a statement from a man that initially I didn't really like. Ich hörte eine Aussage eines Mannes, die ich zunächst nicht wirklich mochte. But as I began to do a little research about that man, I thought, interesting point. Aber als ich begann, ein wenig über diesen Mann zu recherchieren, dachte ich, interessanter Gesichtspunkt. This man is a man who, with all of his heart, believes in the new covenant. Dieser Mann glaubt mit ganzem Herzen an den neuen Bund. He believes that we Christians have been given everything. Er glaubt, dass uns Christen alles gegeben wurde. He believes that healing is always 100% the will of God for his children. Er glaubt, dass Heilung immer zu 100% der Wille Gottes für seine Kinder ist. And in the context of believing for a healing miracle, he said something like this. Im Zusammenhang mit dem Glauben an ein Heilungswunder sagte er in etwa Folgendes. If you don't manage to really believe for a miracle and you die, what's your problem? You're going to heaven. Wenn du es nicht schaffst, wirklich an ein Wunder zu glauben und du stirbst, was ist dann dein Problem? Du kommst in den Himmel. Why do we Christians make dying to such a problem? Warum machen wir Christen das Sterben zu einem solchen Problem? I thought a lot about it. I thought, it's so true. Ich habe viel darüber nachgedacht und ich dachte, das ist so wahr. Could it be that a lot of Christians are nervous about dying because they don't focus their hope on Jesus? Könnte es sein, dass viele Christen sich vor dem Sterben fürchten, weil sie ihre Hoffnung nicht auf Jesus richten? Remember, when the Bible talks about faith, it talks about the now. When it talks about hope, it talks about the future. Erinnere dich daran, dass wenn die Bibel über Glauben spricht, sie über das Jetzt spricht. Wenn sie über Hoffnung spricht, spricht sie über die Zukunft. Faith is an assurance of the things that I hope for. Glaube ist die Gewissheit der Dinge, auf die ich hoffe. So what I hope will happen one day, that's the future. Was ich also hoffe, dass es eines Tages eintritt, ist die Zukunft. True biblical faith brings it into the now. It makes it reality now. Wahr biblischer Glaube bringt es in die Gegenwart. Er macht es jetzt zur Realität. And the context that John is talking here is about heaven, the future, when we be like Jesus. In diesem Kontext hier spricht Johannes über den Himmel, die Zukunft, in der wir wie Jesus sein werden. And he tells us that our hope needs to be fixed on him. Er sagt uns, dass unsere Hoffnung auf ihn gerichtet sein muss. So keep thinking about how one day he will receive you into heaven with open arms. Denke also immer wieder daran, wie er dich eines Tages im Himmel mit offenen Armen empfangen wird. Although I'm telling you, this can be also a little bit dangerous. Das kann allerdings auch ein wenig gefährlich sein. Because if you focus too much on the reality of heaven, you might actually want to be there today. Denn wenn du dich zu sehr auf die Realität des Himmels fokussierst, möchtest du vielleicht schon heute dort sein. And stay there. Und dort bleiben. That's good too. Aber das ist auch gut. But for the people who still need you here on the earth, it might not be so good. Nur für die Menschen, die dich hier auf der Erde noch brauchen, mag das vielleicht nicht so gut sein. But let's learn to fix our focus on the hope of the future, which is heaven with Jesus. Lass uns lernen, unseren Fokus auf die Hoffnung der Zukunft zu richten, die der Himmel mit Jesus ist. And if we do that, und wenn wir das tun, logically it has certain consequences that we will talk about tomorrow. Hat das logischerweise bestimmte Konsequenzen, über die wir morgen sprechen werden. I'll see you tomorrow. Bis morgen.